Erster Gott sagt, wehe den Kindern. Sie sind ungehorsam. Sie machen Pläne ohne Gott. Sie schließen Verträge. Gott will diese Verträge nicht. Sie tun viel Falsches. Zweiter, sie gehen nach Ägypten. Sie fragen Gott nicht. Sie suchen Schutz beim Pharao. Sie wollen Hilfe von Ägypten. Dritter, der Schutz vom Pharao hilft euch nicht. Er wird euch enttäuschen. Die Hilfe von Ägypten bringt euch Schande. Vierter, die Leute des Pharao sind in Zoan. Seine Boten gehen bis nach Hanes. Fünfter, alle werden enttäuscht sein. Das Volk hilft ihnen nicht. Es bringt keine Hilfe. Es bringt nur Schande. Sechster, dies ist eine Botschaft über den Süden. Es ist ein Land mit Gefahr. Dort gibt es Löwen und Schlangen. Sie tragen ihre Schätze auf Eseln und Kamelen. Sie bringen sie zu einem Volk, das nicht hilft. Siebtes, Ägypten kann nicht helfen. Ihre Hilfe ist nutzlos. Darum nenne ich es Großmaul, das nichts tut. Achter, geh jetzt. Schreibe dies auf eine Tafel. Schreibe es auf ein Buch. Es soll für immer ein Zeuge sein. Neunter, dieses Volk ist ungehorsam. Sie sind Söhne, die lügen. Sie wollen Gottes Worte nicht hören. Zehnter, sie sagen zu den Sern, sagt uns nichts. Sagt uns nicht die Wahrheit. Sagt uns nur schöne Dinge. Sagt uns Lügen. Elfter, geht weg vom Weg. Lasst uns in Ruhe. Wir wollen nichts vom Heiligen Israels hören. Zwölfter, darum sagt der Heilige Israels, ihr habt meine Worte nicht gehört. Ihr vertraut auf falsche Dinge. Ihr verlasst euch darauf. Dreizehnter, euer Fehler wird wie ein Riss in einer Mauer sein. Der Riss ist in einer hohen Mauer. Die Mauer kann plötzlich einstürzen. Vierzehnter, die Mauer wird zerbrechen wie ein Krug. Der Krug wird in viele kleine Stücke geschlagen. Man findet kein Stück mehr. Man kann es nicht mehr benutzen. Fünfzehnter, Gott, der Heilige Israels, sagte, kehrt um und seid ruhig. Dann seid ihr sicher. Seid still und vertraut. Das macht euch stark. Aber ihr wolltet das nicht. Sechzehnter, ihr sagtet, nein. Wir wollen auf Pferden schnell reiten. Darum werdet ihr fliehen. Eure Feinde werden euch jagen. Siebzehnter, tausend von euch fliehen vor einem Ruf. Fünf Leute rufen, und ihr flieht. Nur wenige von euch bleiben übrig. Sie sind wie ein Zeichen auf einem Berg. Achtzehnter, Gott wartet, um euch gnädig zu sein. Er wird Mitleid mit euch haben. Gott ist gerecht. Es ist gut für alle, die auf ihn warten. Neunzehnter, ihr Leute in Zion, in Jerusalem, ihr werdet nicht mehr weinen. Gott wird euch gnädig sein, wenn ihr ruft. Wenn er es hört, hilft er euch. Zwanzigster, Gott gibt euch schweres Brot und wenig Wasser. Eure Lehrer werden sich nicht mehr verstecken. Ihr werdet eure Lehrer immer sehen. Einundzwanzigster, ihr werdet eine Stimme hören. Sie sagt, das ist der Weg. Geht diesen Weg. Egal, ob ihr nach rechts oder links geht. 22. Ihr werdet eure Götzenbilder wegwerfen. Sie sind aus Silber und Gold. Ihr wirft sie weg wie etwas Schlechtes. Ihr sagt zu ihnen, Weg mit euch. 23. Gott wird Regen für eure Felder geben. Ihr sät Samen auf dem Feld. Das Getreide wird gut wachsen. Eure Tiere werden auf großen Wiesen grasen. 24. Die Ochsen und Esel arbeiten auf dem Feld. Sie werden gutes Futter fressen. Es ist gut zubereitetes Futter. 25. Auf allen Bergen wird es Wasser geben. Das passiert, wenn viele sterben. Das passiert, wenn die Türme fallen. 26. Das Licht des Mondes wird wie die Sonne sein. Das Licht der Sonne wird siebenmal stärker sein. Das ist, wenn Gott sein Volk heilt. Er heilt ihre Wunden. 27. Gott kommt von Weitem. Sein Zorn ist groß. Es gibt viel Rauch. Er ist sehr wütend. Seine Zunge ist wie Feuer. 28. Sein Atem ist wie ein Fluss. Der Fluss reicht bis zum Hals. Er wird die Völker zerstören. Er wird die Völker führen. 29. Ihr werdet Lieder singen. Es wird wie ein Fest sein. Ihr werdet fröhlich sein. Wie Pilger, die mit Flöten zum Berg Gottes gehen. 30. Gott lässt seine laute Stimme hören. Man sieht seinen Arm kommen. Er kommt mit großem Zorn und Feuer. Es gibt Sturm, Wetter und Hagel. 31. Assur wird Angst haben. Sie werden Gottes Donner hören. Gott schlägt mit seinem Stock. 32. Gott wird sie oft schlagen. Er wird seinen Stab senden. Es wird Musik mit Trommeln und Zithern geben. Gott wird ohne Pause gegen. Sie kämpfen. 33. Ein Ort ist schon bereit. Es ist ein Tophet. Auch für den König ist es bereit. Es gibt viel Holz und Feuer. Gottes Atem macht Feuer daraus.